Arcade Start Sound, Gitarrenfeedback, Jubel der Menge! 10, 9, 8, los geht's! Sandra und Mathus wünschen euch allen frohes neue Jahr 2026! Neonlicht und Gitarrensound, Retronom macht die Nacht jetzt laut. Gläser hoch, die Bar bebt schon, Silvester brennt, wir stehen unter Strom. Drums im Bauch, der Boden lebt, jeder hier, der alles gibt. Pixel blitzen, Verstärker glühen, 2026, wir wollen es fühlen. Richtig Saft, Gitarren schreien, der Bass geht tief. So klingt Freiheit, so klingt dieses Lied. Von der Bar bis zur Tanzfläche, alles lebt im gleichen Takte. Konfetti fällt, wir sind dabei. Silvesternacht, wir schreien es frei. Neue Zeit, alles gut. Yeah.